Das merkwürdige Schalten und Walten der Kriegsgesellschaften ist oft genug in der Presse, in Stadtparlamenten und so weiter Gegenstand der Verwunderung und Empörung gewesen. Besonders beliebt war das Spazierenfahren der Lebensmittel auf den Eisenbahnen. Jeder Bezirk wurde möglichst vom anderen Reichsende her versorgt und das Erzeugnis der eigenen Gegend nach weiten Entfernungen verfrachtet. Damit wurde dreierlei erreicht: eine Verteuerung der Waren, ein teilweises Verderben derselben und eine Überlastung der Eisenbahnen. Es gehört die ganze Harmlosigkeit deutscher Gehirne dazu, um die Planmäßigkeit dieses Gebarens nicht zu durchschauen. Die jüdisch geleiteten Kriegsgesellschaften haben bewusst an der Erschwerung des deutschen Wirtschaftslebens gearbeitet, im Interesse unserer Feinde. Und sie tragen einen wesentlichen Teil der Schuld an unserem Zusammenbruche. Der deutsche Sieg sollte verhindert werden. Das haben Frankfurter Zeitung und Wiener Neue Freie Presse unverblümt ausgesprochen. Besonders hervorgetan hat sich die vom Ballin geleitete ZEG. Sie besaß das alleinige Recht zu Einkäufen im Auslande. Als Einkäufer, Kommissionäre und Agenten hatten sie fast ausschließlich Juden angestellt. Sie kauften geringe Waren, natürlich wiederum von jüdischen Vermittlern, füllten sich dabei zunächst die Taschen und lieferten den deutschen Verbrauchern schlechte Waren zu teuren Preisen. Wo deutsche Großkaufleute versuchten, mit Hilfe ihrer alten ausländischen Beziehungen gute und billige Ware heranzuschaffen, wurde von der ZEG die Einfuhr untersagt. Der Hammer von 1915 bis 1918 enthält eine Fülle von Mitteilungen über solche Vorkommnisse. Skandalös war besonders das Gebaren der jüdischen Einkäufer in Dänemark und Holland, worüber die Deutsche Zeitung 1918-1919 wiederholt lehrreiche Berichte brachte. Über das Spazierenfahren von Getreide durch die Reichsgetreidestelle und die ungerechte Verteilung der Mahlleistungen hat das Fachblatt Deutscher Müller in Leipzig eine Fülle von Tatsachen verzeichnet. Die Vermahlung wurde vorwiegend jüdischen Großmühlen zugewiesen, während viele Mittel- und Kleinmühlen beschäftigungslos blieben. Die Mühle von Nathan Kohn in Oranienburg wurde derartig mit Getreidezuweisungen überschüttet, dass die Vorräte nicht unterzubringen waren, verdarben und in die Havel geworfen wurden. Vergleich Stadtverordnetenversammlung in Oranienburg vom 2.7.1916. Ähnliche Vorgänge spielten sich anderswo ab. Die Berliner Kriegszentralen verlangten, dass alles durch ihre Hände ginge und ließen leicht verderbliche Nahrungsmittel von den äußersten Reichsenden erst den Umweg über Berlin machen, ehe sie, oft verdorben, in die Hände ihrer Abnehmer kamen. Der maßlose Schieber- und Kettenhandel, der allen Lebensbedarf unsinnig verteuerte und den Schiebern Millionen Verdienste zuführte, war in der Hauptsache ein Werk der Hebräer, wenn auch andere unsaubere Elemente durch das jüdische Beispiel angespornt, sich ebenfalls diesem Wucher zuwendeten. Ungezählte Gerichtsverhandlungen bestätigen diese Tatsache. Man lasse sich nicht durch den Einwand irre machen, dass doch auch Christen an dem Wucher sich beteiligt hätten. Auf das Zahlenverhältnis kommt es an. Wenn die Neigung zu unsauberen Geschäften in der deutschen Bevölkerung ebenfalls so stark wäre wie in der jüdischen, so müssten jedem jüdischen Wucherfall 100 Christliche gegenübergestellt werden. Die Rechnung ist also nicht damit ausgeglichen, dass man einem jüdischen Fall auch einmal einen Deutschen gegenüberzustellen weiß. Eine Zusammenstellung krasser Wucherfälle enthält der Hammer Sonderdruck Nummer 184, Wer waren die Kriegswucherer? Darunter der Fall des österreichischen Heereslieferanten Bernhard Pollack, der in Przemysl ganze Eisenbahnzüge mit Getreide unterschlug bzw. sich zweimal bezahlen ließ. So viel Gaunertalent wird man bei Deutschen vergeblich suchen. Wer ohne alle Statistik erkennen wollte, wo die Kriegsgewinnler saßen, der brauchte sich nur seine Umgebung anzusehen. Während die ehrlichen Leute, auch die Wohlhabenderen, unter den Entbehrungen, Sorgen und seelischen Bedrückungen des Krieges darbten, abmagerten und erkrankten und oft in recht abgenutzter Kleidung einhergingen, sah man allerwegen die Hebräer mit vergnügten, wohlgenährten Gesichtern und die Jüdinnen nur zu oft in einem herausfordernden Prunk mit Gold und Brillanten beladen. In den Sommerfrischen und Luxusbädern aber drängten sich die jüdischen Familien in sorglosem Jubel um gefüllte Tafeln und Sektgelage, während das deutsche Volk in den Mühen des Kampfes und der Arbeit sich aufrieb. Holländer und Schweizer, die in ihren Ländern solches Gebaren mit ansehen mussten, fragten sich verwundert, wie deutsche Reichsangehörige solche maßlose Vergnüglichkeit an den Tag legen konnten, während das Vaterland daheim in tiefster Bedrängnis seufzte. Das deutsche Ansehen ist dadurch schwer geschädigt worden. In einigen Kriegsgesellschaften war die Beteiligung nichtjüdischer Firmen so gut wie ausgeschlossen. So zum Beispiel in den Gesellschaften für Wolle und Rohhäute. Mit dem Aufkauf der letzteren waren 52 Firmen im ganzen Reiche beauftragt, darunter nur eine einzige nichtjüdische. Die Firma Adler und Oppenheim besaß das Monopol zur Verwertung der Häute aller für das Heer geschlachteten Tiere. Sie erübrigte dabei im Jahre 1918 einen Gewinn von 14 Millionen. Unter den 36 Kommissionären für Öle und Fette für die Provinz Schlesien befanden sich 26 unzweifelhafte Hebräer, vergleiche Hammer Nummer 381. Nach Mitteilungen in Berliner Blättern waren 80% der leitenden Beamten in den Kriegsgesellschaften Hebräer. Besonders verhängnisvoll für Handel und Industrie war der Umstand, dass Hebräer als Vertreter der Kriegsgesellschaften, gleichsam als amtliche Funktionäre, das Recht erlangten, in alle Betriebe die genauesten Einblicke zu gewinnen, die Bezugsquellen, die Fabrikationsmethoden, die Absatzgebiete genau kennenzulernen und sogar in die Buchführung Einsicht zu nehmen. Wie aber noch auf anderen Gebieten die Hebräer daheim ihren Eroberungszug fortsetzten, dafür zeugt unter anderem die Universitätsstatistik. Während die arischen jungen Männer ins Feld eilten, um das bedrohte Vaterland zu verteidigen, besetzten daheim die Hebräer die einträglichsten Posten. Der Weg dazu führt zum Teil über die Universität. Nach einer Statistik des Stuttgarter Neuen Tageblattes vom September 1918, Nummer 414, betrug in Preußen auf je 100.000 männliche Personen die Zahl der Studierenden 1915 83 evangelische, 66 katholische, 556 israelitische. 1916 88 evangelische, 73 katholische, 587 israelitische. 1917 132 evangelische, 91 katholische, 662 israelitische. Sonach sind die Israeliten am Studium 6 bis 7 Mal stärker beteiligt als die anderen Bekenntnisse. Noch auffälliger stellen sich die Verhältnisse an der Universität in Wien, wo die Studierenden folgende Zahlen aufweisen. Wintersemester 1913-14 6.167 arische Hörer, 2.736 jüdische Hörer, das sind 30% der Gesamtheit. 1914-15 3.249 arische Hörer, 2.668 jüdische Hörer, das sind 45% der Gesamtheit. In den nächsten Kriegsjahren haben sich die Verhältnisse noch weiter zugunsten der Juden verschoben, jedoch liegen darüber keine sicheren Zahlen mehr vor. Noch fehlt es zurzeit an umfassenden Nachweisen darüber, in welchem Maße das Volk Juda an der Urheberschaft des Weltkrieges und der Revolution beteiligt war. Wichtige Beiträge zu dieser Frage liefert das amerikanische Buch von Henry Ford, Der internationale Jude, ein Weltproblem, Hammer Verlag Leipzig. Es enthält die Nachweise, dass amerikanische Judenfirmen die eifrigsten Schürer zum Eintritt Amerikas in den Krieg bildeten, das ganze Kriegsgeschäft in die Hand nahmen und riesige Gewinne einheimsten. Die kleine Hammerschrift »Die verborgene Macht« führt den Nachweis, dass der Weltkrieg durch die vom Judentum geleitete Entente-Freimaurerei vorbereitet und inszeniert wurde. Während des Krieges verhinderte eine peinliche Zensur die Bekanntgabe aller für Juda abträglichen Tatsachen, sodass nun erst allmählich das Nötige zusammengetragen werden kann.